Hashim mit Al-Nafi. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Unknown DJ mit Basstronic. In der zweiten Stunde des Soundchecks möchte ich die Entwicklung des Elektro bis in die heutige Zeit weiterverfolgen. Bis gleich.